Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 10, 2018, Episode 560, Kriegsspiele. Frappierend war, als es mir wie Schuppen von den Augen fiel, welches Wort am besten für die Überschrift taugt, ja, bei diesen einzelnen Themen. Kriegsspiele, ja. Nicht nur echte Spiele, sondern auch Spielereien, politische Spielereien und so weiter. Also es ist schon ein Klima, muss ich sagen, das einem zu denken gibt. Ja. Aber fangen wir mal bei den positiven Sachen an, nämlich die echten Kriegsspiele. Ja, richtig. Also das sind noch positive Sachen, denn das ist virtuell. Ja. Das macht sogar Spaß, ja, wenn man das mag, so Kriegsspielchen da. Ne? Das macht sogar Spaß, weil es nicht echt ist. Ja. Da wird niemand wirklich verletzt. Das ist ja schön. Ja? Da kann man seinen Urtrieb rauslassen, ohne dass man wirklich einen Schaden anrichtet, höchstens sich selbst, wenn man zu lange vor der Kiste sitzt. Und das PlayStation Plus Network oder PlayStation Plus, ja, das ist das, was man bekommt, wenn man eben monatlich da zahlt, ne, also abonniert oder wie man das auch immer nennen will. Hat man Zugang zu diesem PlayStation Plus über das PlayStation Network. Und da gibt es diesmal im März richtige Kracher-Spiele. Ja? Ich habe ja schon oft mich aufgeregt darüber, warum so ein Müll, ja, teilweise auftaucht. In den letzten Monaten hat sich verbessert und jetzt scheint zumindest mal jetzt noch im ersten Quartal da Sony ein bisschen mal reinzuhauen. Ja. Übrigens gerade im Angebot, falls ihr noch kein PlayStation Plus Network Kunde seid, für, ich glaube, 44,99 im Moment. Ja, ich habe es genau vor 2 Wochen, ja, habe es verlängert für 59,99. Wunderbar, vielen Dank. Ja, aber so ist es nun mal. Ja. Und da könnt ihr dann jetzt einiges einsparen. Für ein Jahr sind das die Kosten, genau. Also auf jeden Fall gibt es da jetzt richtig gute Games dabei. Unter anderem Bloodborne. Ja, Bloodborne, könnte man RPG sagen, RPG, Roleplay-Game. Ratchet & Clank, ja, ist ebenfalls drin. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Für die PlayStation 3 gibt es dann noch Mighty No. 9 und Legend of K Anniversary. Auch gute Titel. Wow. Ja. Und die PlayStation Vita wird auch bedient mit Claire Extended Cut und Bombing Busters. Insgesamt also richtig gute Games. Vor allem Bloodborne ist für mich sehr, sehr interessant und beeindruckend, muss ich sagen, dass dieses Game jetzt hier kostenlos quasi gibt auf dem PlayStation Plus Angebot. Und Ratchet & Clank ist ja für viele eins von den Spielen, was die Sony-Plattform überhaupt ausmacht. Ja, doch, das kann man tatsächlich sagen. Also, das ist ein Klassiker. Ähnlich wie Crash Bandicoot übrigens, ja, hat sich Ratchet & Clank da ziemlich schnell einen festen Platz gesichert und macht Spaß. Ist zwar jetzt nicht das grafische Super-Über-Highlight, ja, aber spieltechnisch, es macht riesen Spaß und es ist ein Spiel, das wirklich auch könnte man sagen, also so ein Major-Titel ist, also so ein Haupttitel ist und nicht nur irgendwelche, ja, besseren Smartphone-Games, die es da irgendwie, und das sage ich gerne auch, wenn es vielleicht manche nicht hören wollen, weil es gerade super cool und in ist, ja, so von diesen Indie-Developers, ja, wo irgendwas zusammengehauen wird, gilt nicht für alle, aber für vieles, muss man ganz ehrlich sagen, nicht alles, wo Indie draufsteht, ist auch gut. Und da muss ich als schon sagen, weia, ne, das sind Smartphone-Games, dafür habe ich keine PS4. Aber Ratchet & Clank und Bloodborne, das sieht das ganz anders aus. Unterschlagen wir mal, dass die Spiele schon ein bisschen älter sind, aber das ist ja letztendlich egal. Ja. Solche Spiele, die wirklich gut sind, die sind auch noch gut. in ein paar Jahren. So sieht's aus. Und das kann man bei den beiden Titeln auf jeden Fall schon mal sagen. PlayStation Plus übrigens, da gibt es noch eine weitere Änderung. Im März 2019, ich habe ja gesagt, jetzt sind PlayStation 3 Spiele und PS Vita Spiele noch dabei. In 2019, im März, ist das dann nicht mehr der Fall. Denn dort wird dann die Unterstützung für PS3 auf dem PlayStation Plus System eingestellt, genauso wie für die PS Vita. Das heißt, es gibt dann nur noch PS4 Games in diesem Angebot. Ja. Und wer jetzt Theta und Mordio schreit, dem muss ich sagen, überlegt mal, Leute, wie lange die PS4 schon auf dem Markt ist und wie lange bereits die PlayStation 3 noch unterstützt wird, obwohl es ja schon eine neue Konsole gibt von Sony. Ja. Da kann man also wirklich nichts sagen. Und es ist auch noch ein ganzes Jahr. Also bis zum, ich glaube, 5. März war es tatsächlich auch, also genau heute ein Jahr, ja, wird das noch unterstützt werden, PS3 und PS Vita. Und erst dann, 2019, wird es eingestellt. Und da ist, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat es mir auch wirklich schon gewundert, dass es so lange unterstützt wird, ganz ehrlich. Ja. Also, ich denke, man kann nicht mosern, ja, bis dorthin kriegt man noch Games. Heute habe ich übrigens gerade noch ein Game heruntergeladen, nachdem ich gesehen habe, dass es das gibt. Mugen Souls Z oder X, was noch genau. Ja, Mugen Souls Z war das. Das gibt es nur noch heute übrigens, ja, im Play Store. Nein, nicht im Play Store, im PlayStation Network Plus. Ja, dann gibt's, ich glaube, ab heute Abend schon müssten dann die neuen Games, die ich eben gesagt habe, Bloodburn und so weiter, dann verfügbar sein. Jo, so sieht's aus. Und allein, also für das Spiel habe ich eben gerade wieder die PS3 mal wieder angeschlossen und hab das tatsächlich da installiert. Das ist wirklich ein geniales Game. Wenn man Japan-Fan ist, auf jeden Fall. Jojo, gut, dann kommen wir zu den nächsten Kriegsspielen. Amazon gegen Google. So sieht's aus. Amazon hat jetzt noch eins draufgesetzt. Da frage ich mich schon, ist Amazon von allen guten Geistern verlassen? Also, ich habe schon an anderer Stelle mal gesagt, wenn ich mich entscheiden muss zwischen Amazon und Google, dann wird Amazon jedes Mal verlieren. Ganz einfach. Ja. Es ist unglaublich, was da abgeht. Zuerst weigert sich ja Amazon, Chromecast zu verkaufen. Dann bringt Google nach langer Zeit, die haben sich das lange genug angeguckt, was ich sehr schade fand. Da hätte Google vielleicht früher schon mal müssen mit der Faust auf den Tisch hauen. Ja. Dann hat Google auch mal reagiert, ja, wenn auch meiner Meinung nach verhalten. Und jetzt ist Amazon hingegangen und hat gesagt, okay, Nest, die neuen Produkte von Nest verkaufen wir auch nicht. Gut, dann ist Nest hingegangen und hat gesagt, okay, dann kriegt ihr auch die alten Produkte nicht mehr. Jetzt wird gar keine Nest-Produkte mehr verkauft über Amazon. Und es bahnt sich da was an. Ja? Amazon ist mir unbegreiflich. Stell euch mal vor, ein Händler, ja, weigert sich einen der meistverkauftesten Gegenstände, nämlich einen Chromecast, in diesem Bereich zu verkaufen, weil er ein eigenes System bevorzugt. Ja. Und das ist schon ziemlich krank, muss ich ganz ehrlich sagen. Gleichzeitig wird offenbar Google auch verwehrt, Amazon Prime beispielsweise und Amazon Videoplattformen auf Chromecast nutzbar zu machen, sodass ja Chromecast auch zum Geldverdienen bei Amazon funktionieren würde, ja, taugen würde. Nein. Ja. Und jetzt geht dieser Kindergarten Kratzstreit da los, ne? Aber ich muss sagen, tut mir furchtbar leid, Amazon, wenn ihr weiter so macht, dann war's das. Ich bin Amazon-Kunde, guter Amazon-Kunde, das muss ich schon sagen. Ich habe alles auch Amazon Prime und die Videos werden genutzt. Ich kaufe mir auch manchmal Videos und leihe auch welche aus. Ja, aber das muss ich ganz klar sagen, hier wird sehr viel Sympathie gerade kaputt gemacht und wenn weiterhin Amazon sich da gegen Google so wehrt, dann werde ich da die Konsequenzen ziehen. Schon jetzt kaufe ich nur und nutze Amazon Prime Video nur deswegen, ja, weil es in mein Smart TV integriert ist. Aber normalerweise, alles, was kein Chromecast unterstützt, ist bei mir sofort tot. Was soll ich denn dann damit? Mist! Ja? Chromecast ist mein System, das habe ich am Fernsehen hängen und das andere ist mir vollkommen egal. Ja? Ich kaufe mir kein Fire TV, speziell um Amazon Video zu gucken oder sowas. Kann gleich vergessen. Ja? Ich will dort das Video schauen mit dem Gerät, das ich bereits habe. Ja? So sieht's aus. Es ist eine Gängelung vom Konsumenten und es geht schon mal gar nicht. Und dann dieser Hickhack jetzt mit diesen Produkten. Also ich finde das absolut, absolut übel, ja, was da abgeht. Klar, Amazon ist in Konkurrenz zu Google, aber Amazon ist auch ein Händler und wenn die eigenen Produkte dort bevorteilt werden, dann ist es vielleicht auch ein Fall für die Wettbewerbshüter. Amazon hat eine marktbeherrschende Stellung im Onlinehandel bei uns und da muss ich auch sagen, normalerweise, klar, ein Händler darf das verkaufen, was er will, aber wenn er das nicht verkauft, offenbar, weil er seine eigenen Produkte hat, dann ist es nämlich nicht mehr nur ein Verkäufer, sondern dann hat er sich genau an dieselben Wettbewerbsregeln zu halten wie alle anderen Firmen, die etwas produzieren bzw. etwas Eigenes anbieten. Dann darf die Konkurrenz da nicht ausgeschlossen werden. So sieht das aus. Nun denn, da wird man sich noch auf einiges gefasst machen können. Ja. Amazon hat übrigens auch noch einen weiteren Hersteller gekauft, der interessant ist. Und zwar der Hersteller dieser Smart-Türklingel, ja, dieser smarten Türklingel, genannt Ring. Ja. Da gab es jetzt sogar letztens TV-Werbung. Das hat mich noch gewundert, fand ich ganz gut. Jetzt die Meldung, dass Amazon diesen Hersteller kauft, das finde ich jetzt gar nicht so gut. Ja? Nicht nur jetzt wegen diesen Sachen, was da gerade abgeht mit Amazon versus Google. Das ist natürlich für mich nicht gerade sehr erfreulich, aber dass jetzt wieder eine weitere Firma oder eine weitere Hardware, die interessant ist, von Amazon aufgekauft wird und dann dort verwurstelt wird, das finde ich auch gar nicht so toll. Gut, ich meine, persönlich habe ich leider keine Möglichkeit, so eine Ring-Doorbell zu installieren, würde ich sonst wirklich machen. Ja? Das Konzept ist sehr, sehr gut. Dort könnt ihr nämlich eure Türklingel quasi benutzen oder abhören von überall her. Das heißt, wenn es bei euch klingelt, dann könnt ihr die Person sehen beziehungsweise auch mit dieser Person sprechen. Und das ist eine tolle Sache, vor allem, weil man dann eben sein Zuhause besser kontrollieren kann. Ja. Wie auch immer, was jetzt Amazon damit macht, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es dann wenigstens Deutschland auf den Markt lassen, weil normalerweise ist es ja so, dass Amazon erstmal die Produkte in den USA rausbringt. Jetzt hat Ring natürlich endlich den Schritt nach Deutschland gewagt. Es hat lange genug gedauert. Ich hoffe, dass es dann auch verfügbar bleibt und nicht erstmal von Amazon wieder vom deutschen Markt genommen wird. Ja. Nun denn, gut, müssen wir abwarten, aber das alles diese Woche hört sich nicht sehr positiv an und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin so kurz davor, mein Prime Abo zu kündigen, ja, und wenn da jetzt noch weitere Aktionen kommen Richtung Google oder gegen Google von Amazon, dann werde ich das auch machen. Eine Alternative ist Rakuten. Ja, Rakuten, der japanische Online-Händler, hat ja schon seit geraumer Zeit eine riesige deutsche Shopping-Plattform, Rakuten.de, und auch Rakuten Video. Ja, und von daher ist das also gar kein so großes, großer Verlust mehr. Also Netflix könnte ich natürlich auch mit einfügen. Also das heißt, Amazon Prime könnte ersetzt werden durch sowohl durch Rakuten Video und oder eben durch Netflix, ja, als Abo. Da habe ich überhaupt sehe ich überhaupt keine Probleme da, dass ich da weiterhin an genug Filmstoff komme. Ganz genau. Jo, der Bundesgerichtshof hat entschieden, Google muss die Suchergebnisse vorher nicht prüfen. Das wurde ja gefordert von einigen weltfremden Politikern. Nein, ich meine von einigen besorgten Volksvertretern, ja. Und da hat jetzt der Bundesgerichtshof entschieden, dass es Google einfach nicht zuzumuten ist und auch nicht korrekt ist, wenn so eine Firma im Vorhinein schon prüfen muss, ob etwas legal ist, ob etwas richtig ist, was verlinkt wird. Damit wäre gar nicht mehr möglich, dass es eine Suchmaschine gibt und das wiederum wäre nicht im Interesse des Konsumenten, weil eine Suchmaschine das einzige Mittel ist, um sich eben im Internet, in der Datenflut eben zurechtzufinden. Ja. Ein Gericht, das wenigstens mal die Realität anerkennt, ja, und sagt, okay, mag zwar sein, ja, dass dann dort mal illegale Inhalte verlinkt sind, aber das Interesse der Öffentlichkeit und die Aufrechterhaltung eines funktionierenden Internets ist wichtiger, ja, als eine Firma dazu zu zwingen, schon vorab Kontrollen zu machen, was einfach nicht möglich wäre. Das ist keineswegs ein Freibrief für Google, ja, sondern immer noch so, dass wenn offensichtliche illegale Inhalte gemeldet werden, dann muss Google reagieren. Ja, aber eben erst nach Meldung, ja, nach Anzeige von jemand sozusagen an Google und dann auch so der interessante Wortlaut, ja, dass es klar erkennbar eine Verletzung der Individualitätsrechte sind, also der Persönlichkeitsrechte. Ja. Diese weitere Einschränkung ist sehr, sehr interessant. Ja. Das heißt auch, dass Google nicht sofort reagieren muss, wenn Hinz und Kunz kommt und sagt, ja, bei dem Posting, da habe ich, oder bei diesem Blogpost, der bei euch verlinkt ist, da habe ich geheult, da muss runter, so einfach geht das nicht, da muss schon klipp und klar sein, dass da die Persönlichkeitsrechte von jemand verletzt werden, das heißt also für Google auch nachvollziehbar sein muss. Irgendwelche abstrakten Sachen, die müssen dann vor Gericht geklärt werden. Da muss Google nicht tätig werden. Da muss dann jeder Einzelne tätig werden, wenn er meint, was weiß ich, irgendein Bild, wo sich einer übergibt, ja, verletzt sein Ehrgefühl oder sonst irgendwas, dann muss er das einklagen, ja, und notfalls halt dann auch, wenn er verliert, dann die hohen Kosten selbst tragen. So ist es nun mal. Deswegen überlegt man sich's auch und so ist es auch richtig. Wenn man irgendwo eine Denunziantenstelle hat, ja, wo jeder einfach so ohne Konsequenzen jeden anderen ans Bein pinkeln kann, dann ist es schlecht. Und das hier hat eben das hat eben der Bundesgerichtshof hier ausgeräumt. So geht's nicht. Man kann nicht einfach sagen, Das ist so und dann wird's, dann muss Google sofort reagieren, sondern die Einschränkung ist, muss klar erkennbar eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts vorliegen. Bäm. Super. Gut. Die deutsche Regierungs-IT ist unterwandert. Das war ja letzte Woche überall zu lesen. Ich habe ganz schlechte Nachrichten für die blauäugigen Politiker. Russland soll ja da wieder die Hand im Spiel haben, ne? Oh, die Russen, oh, um Himmels Willen, jetzt fällt uns der Himmel auf den Kopf, ja, genau. Schlechte Nachrichten, wir sind schon seit Jahrzehnten, viele Jahrzehnten infiltriert, und zwar von den USA, ja. Früher war das eher so im Bereich der Verschwörungstheorie, ja, jeder hat es irgendwie gewusst, ja, aber es war ja irgendwie, ging ja nicht. Das sind ja unsere Freunde. Also von daher kann ja nicht sein. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Offenbar das alte und neue Motto der deutschen Politik. Ja, aber dann kam ja über Echelon eigentlich das raus. Ja, und das waren dann auf einmal keine Verschwörungstheorien mehr. Echelon ist Fakt. Das wurde dann auch, ja, im Prinzip durch unzählige Dokumentationen, sogar durch öffentlich-rechtliche Dokumentationen, ja, gezeigt und dargelegt und meiner Meinung nach auch bewiesen, ja. Letztendlich wurde es dann auch ja eingeräumt. Man kennt ja dieses Überwachungssystem der Five Eyes, ja, der fünf Augen, die eben spezielle Befugnisse haben und die spionieren eben auch kräftig in Deutschland aus. So. Und mal davon abgesehen, ist ja durch die WikiLeaks-Veröffentlichung eins klar geworden, NSA, FBI, CIA hat seine Finger so ziemlich in der ganzen Kommunikation drin. Und die ganz, ganz üble Nachricht ist, ihr habt sogar Malware installiert auf den Regierungssystemen und zwar freiwillig. Diese Malware heißt Microsoft Windows. Ja, denn es ist ganz klar, also zumindest Malware, wenn man eben Überwachung beziehungsweise die Überwachung durch NSA und CIA in Betracht zieht, denn das ist auch klar geworden, auch das ist keinerlei Verschwörungstheorie mehr, ja, dass hier Microsoft bewusst oder unbewusst Hintertüren hat, ja, und die auch genutzt werden. Das hat auch die NSA in verschiedenen Memos durchblicken lassen, sogar öffentlichen Memos, machen also keinen großen Hehl mehr darauf. Es geht, wenn in den USA da diskutiert wird, wegen der Überwachung der NSA von Bürgern, ja oder nein, dann geht es nur darum, ob Amerikaner überwacht werden. Das wäre nämlich illegal nach amerikanischem Recht. Und selbst das wird offenbar noch gemacht. Darum geht's. Es wird nie in den USA diskutiert, dass andere überwacht werden. Im Gegenteil, das ist ja sogar Aufgabe der NSA. Ja? Und von daher ist es ziemlich blauäugig zu glauben, wir sind nicht schon seit Jahrzehnten infiltriert und es gibt auch genug Beweise und auch ohne die Dokumente von WikiLeaks, die allerdings auch als Beweis gut herhalten. Ja. Leider gab es ja eine Untersuchung, die ist so im Sande verlaufen. Ja. Im Prinzip war der Tenor, weil wir ansonsten mit unseren Bündnispartnern brechen könnten. So, also das heißt, des höheren Zwecken Willens, ja, hat man eben gesagt, okay, wir wollen nicht feststellen, dass es eine Überwachung gibt, nicht richterlich feststellen, dass es eine Überwachung gibt. Jeder weiß, dass es sie gibt, Beweise liegen vor, ja, aber man lässt es eben geflissentlich, tut man es ignorieren. Ne? So. Aber nee, nicht bei den Russen. Ne? Also wenn die Russen, ja, also das ist ja, da müssen wir ein großes Fass aufmachen. Jetzt können endlich die Öffentlich-Rechtlichen auch wieder einen neuen Bericht bringen über Überwachung, ja, gegen die Russen, weil diese Überwachungsberichten über Echelon und über die WikiLeaks-Dokumente so gegen Richtung USA, ja, das ist ja Das ist ja jetzt schon wieder out, ne? Also jetzt hat man ja wieder den alten neuen Feind, ja. Und da kann es ja nicht sein, dass man jetzt was gegen die Amerikaner, ne, gegen die USA sagen, von wegen die spionieren nie gegen uns. Ne, also unmöglich. Ja, aber was denken sie denn? Ja? Nein, die Russen sind es, ganz klar, die Russen sind es. Die haben alles gehackt, ja, wunderbar, ne? Oh Mann. Da wirst du echt wahnsinnig. Nun gut, das Weltbild hat sich ja gerade so in letzter Zeit sowieso so ein bisschen gekippt. Ja, also ich weiß nicht, das ist so kurz vorm Umkippen, ja. Irgendwann liegt es ganz am Boden und dann, ja, dann ist die Weltuntergangsuhr endgültig auf 12 gerückt. Ja. Und ja, schuld sind dann die Hetzer, ja. Die Hassbotschaften verbreiten gegen die Russen. Aber das darf man ja. Aber ja, keine anderen Hassbotschaften verbreiten, dann seid ihr gleich gesperrt und alles Mögliche. Ne? Aber gegen Russland, das ist ja kein Problem. Ne? Das sind die Bösen. Ja, genau. Datenschützer hat es gesagt. WhatsApp ist illegal. So, und nun? Ja. Der Thüringer Datenschutzbeauftragte hat klipp und klar gesagt, dass zu 99% die deutschen Nutzer WhatsApp illegal benutzen. Denn habt ihr WhatsApp drauf? Habt ihr von allen eine Einverständniserklärung eingeholt? Eine richtige Einverständniserklärung, dass derjenige einverstanden ist, dass seine Daten, die bei euch im Telefonbuch gespeichert sind, sprich seine Telefonnummer, eventuell verknüpft mit Name, manchmal sogar noch mit Anschriften, allem drum und dran, dass diese Daten übertragen werden zu WhatsApp und dort gespeichert werden? Nein, habt ihr nicht. Dann habt ihr euch strafbar gemacht. Dann betreibt ihr WhatsApp illegal. So sieht's aus. Also Leute, ja, passt mal besser auf. Ich habe das früher schon mal angesprochen. Ich will überhaupt nicht, dass meine Daten an WhatsApp übertragen werden. Ja. Ich weiß aber, dass Leute, die WhatsApp nutzen, meine Daten eben auch in ihrem Telefonbuch unter Umständen gespeichert haben. So, wenn ihr das macht, habt ihr euch illegal gemacht, denn von mir werdet ihr niemals ein Einverständnis dafür bekommen, dass eine Firma wie WhatsApp oder Facebook meine Daten von eurem Telefonbuch meine Daten verarbeiten kann. Das geht nicht. Ja, und so geht's vielen auch. Ja, Gruppenzwang hin und her zeigt mal ein bisschen Verantwortung, Leute. Ja, ich weiß, das zählt nicht nur für WhatsApp. Ja, es sind halt hier momentan an dieser Diskussion angelangt, WhatsApp. Und da sage ich klipp und klar, ich will nicht, dass meine Daten an WhatsApp gehen. Und das heißt, wenn ihr WhatsApp nutzt, dann löscht mich bitte aus eurem Telefonbuch. Und zwar komplett. Wie ihr dann mit mir in Verbindung treten könnt, ist mir eigentlich wurscht. Ja? So sieht's aus. Und so geht's auch noch vielen. Und das wird ein großes Problem werden. Und es ist noch nicht abzusehen, was das für Auswirkungen haben kann. Ja? Da ist alles möglich im Gespräch, von Geldstrafen, ja, kleinen Geldstrafen bis zu richtig harten Geldstrafen, nicht nur zu WhatsApp, sondern an den einzelnen WhatsApp-Nutzer. Zu Recht, wie ich finde, ja. Zumindest wenn es klar ist, dass jemand nicht eingetragen werden will. Allerdings, und das sehe ich genauso wie der Datenschutzbeauftragte aus Thüringen, Lutz Hasse, dass es hier ein Opt-in sein muss und nicht ein Opt-out. Das heißt, ihr dürft nur dann WhatsApp benutzen und installieren, wenn ihr von allen eine Einverständniserklärung geholt habt, die in eurem Telefonbuch eingetragen sind. Punkt aus Ende. Ja? Und nicht umgekehrt. So geht's nicht. Ja? Weil habt ihr diese Drecks-App erstmal installiert? Sind die Daten bereits bei WhatsApp? Und dann gibt es eigentlich nur noch eins, ja, euch eine fette Schadensersatzklage anzuhängen, um zumindest mal wieder geltlich das wettzumachen. Ja? Und genauso wird es kommen, Leute, wenn das so weitergeht. Ich würde sagen, das dauert nicht mehr lange, dann ist die Rechtsprechung in diesem Fall klar und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr diese WhatsApp nutzen wollt oder ob ihr, wenn ja, dann könnt ihr euch darauf einstellen, dass es Schadensersatzklagen von Leuten geben wird, früher oder später. Ja. Gut, dann, ja, das, ach gut, ich bin ja schon am Ende, yay. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Naja, gut, halbe Stunde, fast. Genau, richtig, ja. Aber man sieht es ja alles ganz anders, ja, immer. Wenn man eben WhatsApp nutzen will, ne, wenn man eben so unterwandert werden will, weil es ja Freunde sind, ne. Es ist im Prinzip sehr, sehr interessant. Ne? Auch das ist übrigens ein kleines Kriegsspiel, ja. Mit WhatsApp führt ihr Krieg gegen eure Freunde. Ja, auch interessant. Und hier diese Regierungs-IT, ja, das ist auch sowas. Aber man redet sich ja immer so schön, gerade wie man es braucht. Ja. Und deswegen wundert es mich nicht, wenn auch Leute zum Beispiel die persönliche Überwachung durch zum Beispiel Regierungen wollen. Ja, die fühlen sich sicherer. Ja. Es ist ja alles am besten überwachen, alles prüfen. Ja, und die sind ja schon okay, ne? Aber South Park, um zum lustigen Video der Woche zu kommen, zeigt innerhalb von 30 Sekunden, was vielleicht die Regierung dann tatsächlich tut, ja, mit eurer Überwachung. Wer weiß, ja, wer weiß. Ist das der neue Skandal? Ist das der Skandal, der die Welt verändern wird? Was tun Regierungsbeamte mit der Überwachung, wenn ihr nachts schläft? Das könnte die Antwort sein. Guckt's euch an. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochen. Sind wieder viele politische Themen, aber es war angemessen diesmal, ja. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Unter wochensicht.thenetcast.com oder unter YouTube, ja, in der Community könnt ihr das dann loswerden. Da freue ich mich immer drüber. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tranquility Base here. The Eagle has landed.